Wir brauchen das Wort des Herrn. Spieß nochmal kurz. Ich habe das Gefühl, das nochmal zu singen. Es ist unser Brot. Es ist unser Leben. Wir brauchen das Wort des Herrn. Es ist unsere Kraft, es ist unser Leben. Es ist unser Schutz, es ist unser Weg, es ist unsere Kraft. Es ist unser Haus, in dem wir leben. Das Wort Gottes ist für uns unser Leben, unsere Kraft, unsere Stärke. Es kommt nicht leer zurück. Nein, es tut, was es ausgesandt ist zu tun. Das Wort Gottes, das Wort Gottes ist unsere Speise. Wir brauchen es dringlich. Nichts wie das Wort, nichts wie das Wort. Es ist nichts wie das Wort, nichts wie das Wort. Es ist nichts wie das Wort. Das Wort ist, also, das Wort ist wunderbar. Das Wort ist wunderbar und es befreit uns und es heilt uns und es kommt nicht mehr zurück. Es ist für jeden. Es ist umsonst. Kauft umsonst dieses Wort Gottes. Es ist einfach für uns. Der Tisch ist gedeckt und wir dürfen von diesem wunderbaren Wort nehmen. Es ist unsere Milch. Es ist unsere Speise und später ist es unser Schwarzbrot. Und dieses Wort hilft uns zu wachsen und dieses Wort hilft uns stark zu werden. Dieses Wort hilft uns frei zu sein. Frei von komischen Bindungen an Menschen. Frei von Bindungen an irgendwelche Substanzen. Dieses Wort, das schneidet, es ist das Schwert. Es teilt Seele vom Geist auseinander. Es zeigt uns, wo es lang geht. Es ist das Licht auf unserem Weg. Dieses Wort ist unentbehrlich für uns. Es ist unentbehrlich. Es ist ein Schwert und es ist auch ein Hammer. Michelangelo hat mal gesagt, als er einen Marmorblock gesehen hat, hat er gesagt, das Bild, die Statue, das war David, ne? Der hat da nichts angehabt, aber egal, aber das Bild ist jetzt schon fertig. Er hat gesagt, das Bild ist schon fertig. Ist das nicht wunderbar? Und da war nur ein Marmorblock. Und Gott sagt, unser Bild ist bereits fertig. Und wenn wir an diesem Wort bleiben, dann kommt dieser Hammer. Und er fängt an hier und er fängt an da. Und dann macht er noch die Ohren ein bisschen kleiner. Und dann macht er die Nase schön. Und mit der Zeit sehen wir so aus, wie wir einfach verwandelt werden. Durch das Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in sein Bild. Und dann kommen wir in sein Ebenbild. Und das ist so wunderbar. Wunderbar. Und dafür danke ich Gott so sehr für sein Wort, denn das ist unsere Speise. Unsere Speise ist, den Willen Gottes zu tun. Und wir möchten einmal zurückkommen und sagen, und Gott soll sagen, ja, du hast den Plan in deinem Leben. Du hast ihn durchgeführt. Ich bin dankbar für dich. Er wird dankbar für uns sein. Er wird sich freuen. Und er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Er ist das Wort. Er ist das lebendige Wort. Er ist das Brot. Er ist unsere Nahrung. Wir brauchen ihn einfach. Er ist perfekt und er bringt uns in Perfektion. Wir sollen nie perfekt sein, aber er zieht uns durch sein Wort, bringt er uns in diese Perfektion. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum jeder Mensch irgendwie sich danach sehnt, perfekt zu sein, dass jeder Mensch sich danach sehnt, irgendwie diese Liebe, all das, was wir uns sehnen, das haben wir bereits in uns. Und dieses Bild ist bereits in uns. Und deswegen werden wir nicht zufrieden sein, wenn wir nicht so werden wie sein Bild. Und das ist ein Lebenswerk. Das ist ein Lebenswerk. Und es dauert ein bisschen, ja, aber wir werden dranbleiben. Die Bibel sagt, wenn wir dranbleiben an dieser Wahrheit, an Aletheia, die uns demontiert von diesen komischen Sachen. Michelangelo sagte einfach nur, das Bild ist fertig, aber das, was da noch so drumherum ist, das muss einfach weg. Und Aletheia wird das wegmachen. Diese Wahrheit Gottes, wenn ihr an meiner Wahrheit bleibt, dann werdet ihr wahrlich frei sein. Und wir wollen an dieser Wahrheit festhalten. Und ich denke da an diesen einen Jüngling. Und die Wahrheit befreit uns von allem. Ich kenne so ein Ding, das heißt Sünde klebt. Das ist so ein Sketch, christlicher Sketch. Da setzt sich irgendein Christ auf einen Stuhl und dann steht er auf und der Stuhl steht auch mit auf, weil er klebt am Stuhl. Und Sünde klebt nun mal. Ja, Sünde geht nicht weg, die klebt. Ja, es gibt gewisse Bindungen, die kleben einfach, die siehst du nicht. Du kannst gar nicht, du merkst es gar nicht, was mit dir los ist. Du hast ein paar Charaktereigenschaften, die sind so fest an dir, die kleben einfach, ja. Immer wenn ich komme, ja, dann denken sie, ach, kommt wieder die Anja, die weiß immer alles besser. Ja, klebt, klebt. Und der Heilige Geist, der ist in der Lage, dieses Besserwissertum oder was auch immer an mir kleben sollte, zu mit seinem Schwert oder einfach auch mit dieser Liebe Gottes, einfach das abzumachen. Es ist die Liebe Gottes, die uns von dem Stolz trennt. Der Stolz ist nämlich das, was uns bis zum Lebensende, was immer weniger werden möchte. Ja? Und deswegen sagt Gott, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid, denn ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin demütig und sanftmütig. Der Schlüssel ist das Lernen. Lernen von ihm. Und da habe ich immer, wie langweilig. Lernen, das tue ich in der Schule. Aber er meint mit diesem Lernen, das ist ein anderes Wort dafür, verwandeln. Das ist, hat was zu tun mit Erfahren. Es hat was zu tun mit ihn angucken, ihn auch, wir verstoffwechseln ja auch sein Wort. Es hat was mit Verwandlung zu tun. Und lernt von mir, Discipulus, beziehungsweise in diesem Matteo heißt das jetzt im Griechischen, das heißt einfach Jüngerschaft. Das heißt lernender Jünger, Jünger, Jünger. Und wir müssen, das ist eins, was der Herr möchte. Der sagt, ein altes Gebot habe ich euch gegeben im 1. Johannes irgendwo. Das ist mein Wort. Und das, was er möchte, ist diese Jüngerschaft, dieses Dranbleiben. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt, sagt er, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und wenn ihr die Wahrheit erkennt, dann werdet ihr wahrhaftig frei bleiben. Im Psalm 91 steht das ähnlich, dass wir klammern uns an ihn und er erhört uns. Er befreit uns und bringt uns zu Ehren. Das Klammern ist einfach die absolut wichtigste Sache, die wir machen können. Das Wort nehmen und klammern. Das mögen Ehepartner ja nicht so gerne. Aber der Herr hat nichts dagegen, wenn wir wirklich fest an ihm klammern. Ja, mein Mann mag das auch nicht so gerne. Genau. Und eine schöne Geschichte, die ich dann jetzt zum Abschluss noch lesen werde, das ist diese wunderbare Geschichte, die mir so gut gefällt und die jetzt aber schwierig ist zu finden. Das ist diese Geschichte von dieser Sünderin. Frank, wo war es noch gleich? 17? 7, genau, ich habe hier 17. Diese Sünderin, und das liebe ich so sehr. Und es ist einfach jetzt nur noch ein kleiner Abschnitt und dann sind wir ja schon mit der Essenz durch und das gefällt mir so, so gut. Ich bin ja schon mal 9, es geht voran. So, die Salbung. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen, und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch, also Jesus. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, eine Sünderin, also Prostituierte in diesem Fall. Als sie vernahm, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch war, brachte sie eine alabasterne Flasche voll Salböl, und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl, mit Salbe. Und das war ja wahnsinnig teuer und das wissen wir alles, wir kennen ja die Geschichte. Aber sie hat irgendwas erfahren von Jesus, denn keiner geht zu den Pharisäern als eine Prostituierte, geht dahin und bringt sein Jahresgehalt und schüttet das über einen weltfremden Mann aus. Sie hat mit Sicherheit Jesus schon vorher erfahren, weil er sagt nämlich, als der Pharisäer sich natürlich darüber aufregt, da sagt er zu dem Pharisäer, du hast dies alles nicht gemacht, du hast mir keinen Kuss gegeben, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Darum sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Also Zeichen für Vergebung der Sünde, Liebe fließt. Zeichen für Befreiung von den Festungen, die kann man ja auch Sünde nennen, wenn man möchte, kann man auch lassen. Zeichen für diese Vergebung, Liebe fließt. Und wenn man sich überlegt, so eine prostituierte Dame, so eine Frau, die bestimmt ihre Vergangenheit, es ist kein besonderer Karrierewunsch, Prostitution, möchte keiner, kreuzt keiner an, Karriere ist das nicht. Das sind Menschen, die einfach vorher schon ein Missbrauchserfahrung erlebt haben. Und das sind Menschen, die sind hart geworden, die haben Festlegungen gemacht, die haben sonst was gemacht. Da ist alles hart, da ist alles irgendwie verbogen und pervers und ich weiß nicht was. Und er ist einmal wohl zu ihr gekommen auf dem Weg. Er hat irgendwas gemacht, vielleicht One look into your eyes and I am overwhelmed, singt Irina. Vielleicht hat sie ihn einmal in die Augen geguckt. Vielleicht hat er sie einmal umarmt. Ich weiß nicht, was passiert ist, was so viel in ihr ausgelöst hat, dass sie alles hingelegt hat für ihn. Geflossen ist mit dem Salböl, Weichheit gezeigt hat und Liebe. Und ich denke, wenn man das liest, da haben wir auch Hoffnung. Halleluja. Amen. Halleluja. Das, was diese Sünderin so begeistert hat, war ja das, was Jesus schlussendlich gesagt hat. Deine Sünden sind dir vergeben. Es war für die Sünderin und in dem Fall die Prostituierte Hammer. Versteht ihr? Die fühlen sich nicht gut. Die haben nicht irgendeine Lobby, die einfach für sie immer Hurra schreit. Ja? Haben die nicht. Da gehen zwar Menschen hin, Männer hin und nutzen diese Frauen aus, aber da ist doch nicht irgendwie so eine Lobby, die immer Hurra schreit für das, was sie tun. Das Gegenteil ist der Fall. Und sie war frei. Sie wusste, dass sie frei ist. Weißt du, dass du frei bist? Weißt du das? Glaubst du das? Die Wahrheit, das hat Anja schon gesagt, die Wahrheit wird uns frei machen. Aber die Lüge wird dich versklaven. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass es im Wort Sachen gibt, wo wir sagen, genau, die Wahrheit macht uns frei und du kannst dem ja gedanklich zustimmen, aber die Frage ist ja, glaubst du das wirklich? Ich meine Glauben im Sinne von, sprichst du darüber? Ja? Ist das das, was auf deinen Lippen ist? Oder erzählst du über das Ganze, wo du dich drüber, sagen wir mal, schlecht fühlst, was der Teufel alles gemacht hat oder was er gerade mal wieder versucht hat zu machen oder? Wenn du das tust, was ich eben gerade gesagt habe, so der letzte Teil meines Satzes, dann wird dich das versklaven. Das ist uns, glaube ich, nicht immer so bewusst, aber das Wort Gottes, wenn man das mal durchforscht nach Dingen, also was so der Teufel da so alles so anstellt, dann bin ich so über so ein paar Schriftstellen nicht nur gestolpert, ich habe die alle rausgesucht. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht zu verschlingen. Das steht im 1. Petrus 5,8. Das ist also nicht an Menschen gerichtet, die sozusagen, es ist nicht an die Heidenwelt gerichtet. Der geht da auch umher wie ein brüllender Löwe und der verschlingt da auch. Das ist an Christen gerichtet. Da steht tatsächlich, dass der Teufel umhergeht, allerdings wie ein brüllender Löwe und er versucht auch etwas zu verschlingen. Das heißt, das ist ja möglich. Und im 1. Johannes 3,8 steht, dazu ist der Sohn erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ah ja. Im Matthäus 28,18 steht auch zum Beispiel, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Da kannst du dich jetzt mal fragen, wer denn jetzt mehr Macht hat. Hat der Teufel mehr Macht? Nein. Er tut doch nur so wie ein brüllender Löwe. In Wirklichkeit ist er ein zahnloser, wir sagen mal Tiger, aber ich finde, das ist ein zahnloses Kätzchen. Das ist ja nichts sozusagen. Das Wort sagt doch auch, dass wir dem Teufel keinen Raum geben sollen. Richtig? Steht im Epheser 4,27. Oder wir wissen, dass wir mit diesem Raum geben, versteht ihr? Also dieses sich überhaupt über ihn zu unterhalten, ist eigentlich sowieso schon verkehrt, so ungefähr. Aber manchmal muss man ja über bestimmte Dinge sprechen, damit einem klar wird, dass wenn wir mit Christus Sieger sind, und das sind wir natürlich, wir selber nicht, aber in ihm schon, dann ist auch klar, und da haben wir vorhin, fand ich auch beim Singen, war das nochmal so, bei unserem Lobpreis nochmal so, Da ist Kraft in dem Wort. Jesus hat bei der Versuchung mit dem Wort gehandelt. Der hat nicht diskutiert mit dem Teufel. Der Teufel kommt und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, können wir mal drüber nachdenken. Aber Jesus denkt natürlich nicht darüber nach. Er weiß, dass er der Sohn Gottes ist. Du bist ein Kind des Vaters. Königskind, Lieblingskind, gerecht gesprochen, geliebt, mit Kraft versorgt und so weiter, an himmlische Orte versetzt und so weiter. Du bist also auch in dieser Wesensklasse. Wenn du Gottes Sohn bist, dann, Jesus hatte ja Hunger nach 40 Tagen, dann sprich zu den Steinen und es wird Brot. Naja, man kann ja zu Sachen sprechen. Gott hat auch gesprochen und es stand da. Der Teufel ist ja nicht blöd, ne? Der weiß ganz genau, wie das da funktioniert in diesem Reich. Sprechen und kreieren. Und was antwortet Jesus jetzt? Der antwortet, ja, natürlich, klar, kann ich machen. Ist überhaupt ein super Gedanke. Bin ich gleich drauf gekommen. Ich habe ja Hunger. Genau, stimmt. Ich könnte da einfach jetzt reinsprechen. Jesus antwortet, dass man nicht vom Brot alleine lebt, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Mund kommt. Und Gott hatte ja nicht gesagt, dass er zum Stein sprechen soll. Also macht das auch keinen Sinn, dass Jesus das tut. Ich meine, es hätte ja die Diskussion weitergehen können, ne, mit dem Teufel. Aber, und das finde ich wirklich bemerkenswert am Wort Gottes, dass der ihn jetzt verlässt. Also sozusagen mit der Nummer, mit dieser, ist ja keine Lüge, ist ja auch schon irgendwie ein bisschen Wahrheit dran, so irgendwie, ne? Also man kann ja zu Sachen sprechen und sie stehen da. Ist ein Angebot. Und trotzdem war es nicht für die Situation das Richtige. Und das hat ausgereicht, dass der Teufel gesagt hat, okay, mit der Nummer komme ich hier nicht weiter. Also das macht der ja nicht. Ich krieg den nicht auf diesen Leimpfad, wo du sagst, wo man festklebt, ne? So, wir machen einfach mal irgendwas, es ist so einigermaßen richtig und dann Platschbumm haben wir doch irgendwie gesündigt und dann hat er uns doch. Der Teufel ist ein Lügner. Er kann also keine Wahrheit sprechen. Das muss man wirklich wissen. Immer wenn irgendetwas zu dir kommt, müsstest du immer eigentlich prüfen, was sagt Gott dazu? Was sagt das Wort? Erstmal grundsätzlich, was sagt es? Sagt es dazu irgendwas? Also das mit dem Brot und so weiter, ne, das ist ja auch Wort Gottes. Was sagt es denn? Wenn das nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, hast du die Lüge bereits entlarvt. Es ist ganz einfach eigentlich. Und doch versucht er immer wieder das zu tun, nämlich wie ein brüllender Löwe, uns von dieser Sache wegzukriegen. Aber der Teufel muss sich unter das Wort Gottes beugen. Unter das Wort. Wichtig, das ist richtig wichtig zu wissen, weil das Wort nämlich Kraft hat. Und damit ist doch auch klar, dass du, wenn du das Wort Gottes auf deine Lippen nimmst und dem Teufel entgegenschleuderst, dass das seine Wirkung nicht verfehlen kann. Ist eigentlich logisch, oder? David hat das total kapiert. David sagt, du, also im 1. Samuel, wenn das nochmal jemand nachlesen will, 1. Samuel 17, du verspottest die Schlachtreihen Israels. Da könntest du sofort denken, hä, diese Schlachtreihen Israels, sie stehen da, die haben die totale Panik vor diesem Goliath. Eigentlich hat David die ja, also hat Goliath die ja wirklich verspottet und hat gesagt, Leute, ey, pff, wer seid ihr denn überhaupt, ne, so ungefähr. Die wussten nicht, wer sie waren. David wusste, wer er war. David sagte, ich komme im Namen des Herrn, haben wir vorhin auch gesungen. Ich komme im Namen des Herrn und auf meinen Lippen ist das Wort Gottes. Und du, lieber Goliath, du kannst dich jetzt mal ganz warm anziehen, weil das Wort Gottes wird dich gleich zu Fall bringen, was ja auch tatsächlich passiert ist. Ich komme im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels. Die Schlachtreihen Israel sind von Haus aus nicht stark in dem Sinne, falls sie, das könnten natürlich eine Übermacht sein, aber von Haus aus nicht, du ja auch nicht. Du bist ja nur stark, weil Christus in dir ist und weil du das Wort Gottes kennst. So, und er spricht dann noch weiter, also er kommt ja im Namen des Herrn und so weiter, damit, immer ein gutes Wort im Wort Gottes, damit die Erde erkennt, dass Israel, und jetzt kannst du dich da einsetzen, dass das Volk Gottes einen Gott hat, der nämlich zu dem Volk steht und für das Volk kämpft. Deshalb habe ich mir nochmal aufgeschrieben, sprich nicht über Niederlagen. Immer wenn du über Niederlagen sprichst, hat er dich eigentlich schon, der kleine Besiegte. Wenn du sagst, das kann ich nicht, das finde er super, wenn wir solche Bekenntnisse machen. Das ist mir zu schwer. Da fehlt mir, keine Ahnung, was mir da fehlt. Irgendwas fehlt ja immer irgendwie, ne? So, nee, dafür habe ich keinen Glauben. Also sagen, da will der dich hinhaben, solche Sachen zu sprechen. Aber das ist gar nicht nötig. Bekenn einfach nichts. Jetzt kommt hier ein Satz, den habe ich mir so einen kleinen Fall gemacht, damit ich den auch so vorlese, wie der hier steht. Das ist immer ganz gut. Wenn du über deinen Kampf mit dem Teufel sprichst, darüber, wie er dich gehindert hat oder dich in Gebundenheit und Krankheit hält, dann ist das ein Bekenntnis der Niederlage. Es verherrlicht den Widersacher. Das ist so. Du kannst ja vielleicht schon mal auch was in eine solche Richtung sagen, aber dann muss mindestens gleichzeitig kommen, aber Gott sagt in seinem Wort und darauf stehe ich und darauf anker ich und da, wie du gesagt hast, halte ich mich fest. Und zwar so lange, bis dieses Wort sich in der Realität zeigt. So lange halte ich daran fest. Und weiche nicht zurück. Immer wenn wir über diese Niederlagen sprechen würden oder über den Kampf, den wir mit dem Teufel haben oder dieses, es gibt so viele Leute, die sagen dann immer, oh, also das bin total angegriffen hier und so. Ja, das kann schon sein, dass der Teufel manchmal Sachen macht mit uns, dann muss aber mindestens dein Abergott kommen. Ja, mindestens das. Das Bekenntnis der Fähigkeit Satan, dich zu hindern und vom Erfolg abzuhalten, gibt dem Teufel Anrechte und Herrschaft über dich. Und es erfüllt dich auch noch mit Furcht und Schwachheit. Und das will er natürlich. Das ist klar, weil es schwächt uns, es schwächt doch deinen Glauben. Alles, was du öffentlich bekennst, Ängste, Zweifel, Schwachheit, du bekennst eigentlich, dass du Gott nicht vertraust, dass du dem Wort nicht vertraust. Es ist so. Muss man sich einfach mal, genau, ja. Johannes 10,10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, also zu klauen, zu töten und zu verderben. Das ist alles, außer dass er noch rumlügt, was er kann, okay? Aber Christus ist gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Er ist gekommen, damit du da, wo vielleicht in deinem Leben auch das passiert ist, dass etwas weggestohlen wurde, dass irgendetwas abgetötet wurde, dass irgendetwas zermatscht wurde, sag ich jetzt mal, da will er mit seiner Auferstehungskraft ja rein. Da will er ja mit seinem Leben rein. Da soll sein Leben ja hin. Der 1. Petrus 5, 8 und 9 sagt, seid nüchtern und wacht. Also latsch nicht einfach so durchs Leben und denke, ja, der Teufel ist ja besiegt, der interessiert mich überhaupt gar nicht und wunderst dich dann, dass er doch vielleicht mal in deiner Gedankenwelt vorbeikommt und dir ein Bein stellt. Sei nüchtern und wache, ja, denn euer Widersacher, der Teufel, das ist die Schriftstelle, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen zu verschlingen, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, steht da. Aha. In dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, Vers 10 in diesem 1. Petrus 5, sagt, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst, du nicht, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten. Halleluja. Versteht ihr? Stärken, gründen. Und es geschieht durch das Wort, das wir auf unsere Lippen befördern. Ihm, Gott sei die Herrlichkeit und ihm ist die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mir ist gegeben, sagt Jesus, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Hey, wovor fürchtest du dich? Pack das Wort Gottes auf deine Lippen, glaub es in deinem Herzen, halte es fest und es wird zustande kommen. Eigentlich total simpel. Widersteht dem Teufel, Jakobus 4,7. Widersteht ihm einfach. Hört euch die Lügen nicht an. Oder wenn du eine aufgefangen hast, dann such, was ich am Anfang gesagt habe, was hat Gott dazu zu sagen? Kann das überhaupt wahr sein? Also wenn ich jetzt wieder aus dem Kindergarten was erzähle, nicht wundern, wie oft kommen Kinder irgendwie in eine Situation und sagen zu dem anderen irgendwas Blödes, du bist was weiß ich, ne, irgendwas Schlechtes, dann kommt der zu mir und sagt, der hat das und das gesagt und so bin ich und so. Ich sage, hä, bist du so? Nee. Ich sage, warum glaubst du es denn? Versteht ihr? Aber so, das geht öfter so. Der hat das und das gesagt. Ja, sag ich, hat er gesagt, ja. Und ist das die Wahrheit? Nein. Dann ignoriere es. Versteht ihr? Oder setz die Wahrheit dagegen, weil du bist ja schon erwachsen, du bist ja nicht mehr so ein kleiner Stöpsel. Setz die Wahrheit dagegen. Nee, mein Vater hat gesagt, dass er mich liebt, beschützt, nicht schläft, nicht schlummert, Wache hält, mich versorgt, bei Tag und Nacht, ja genau, bei Tag und Nacht, genau, schläft ja nicht. Was bitte willst du von mir, Teufel? Sag mir es ja, und dann habe ich mich hier noch aufgeschrieben, manchmal ist es ja auch so, wer will Anklage erheben? Römer 8, 33. Wer will Anklage, das macht er ja manchmal, der klagt uns an. Wer will Anklage erheben? Wer will uns verurteilen? Na, der Teufel will das schon noch machen, ne? Das ist er ja, ne? Ist es doch Gott, der uns rechtfertigt durch Christus? Die Sünderin, die hat das geschnallt, die hat es echt kapiert. Ist es doch Christus, der mir die Schuld vergeben hat? Du kannst dich mal in so einen Gerichtssaal mal so reinbeamen, wenn der da so mit seinen Anklagen kommt. Ich habe das schon mehreren Leuten gesagt und so geht's mir dann auch. Wenn der mit so einem Scheiß kommt, ja, dann erscheine ich da durchaus auch nochmal in diesem Gerichtssaal. Ich bin ja der oder die Angeklagte. Und mein Spruch ist, Christus hat für mich bezahlt. Christus hat für mich gelitten. Die Strafe, die du mir jetzt hier auflegen willst, weil Anklage soll ja zu Strafe führen, weil sonst brauchen wir uns da ja nicht im Gerichtssaal zu befinden, sonst braucht auch kein Richter Recht zu sprechen, die liegt auf ihm. Jetzt frage ich dich allen Ernstes, was willst du von mir? Die Sünderin hatte das verstanden. Die Schuld ist vergeben. Ein Glück, dass der Richter es auch weiß. Weil ich mich auf Christus berufe. Versteht ihr? Ich berufe mich auf Christus. Ich sage, Christus hat. Ist schon alles. Der Richter spricht dich frei. Das ist die Gerechtigkeit, die du als Kind Gottes hast. Das ist die Freiheit, in der du lebst. Die Freiheit, zu der Christus dich befreit hat. Hat, nicht wird. Hat bereits. Es ist erledigt. Der Schuldschein, Kolosser 2,13, der Schuldschein, er hat den Schuldschein ausgelöscht, also zerrissen, entfernt, wie auch immer, welche Übersetzung du da auch immer hast, der uns von Gott trennte. Oh, Halleluja. Und hat die Gewalten entwaffnet. Nun frage ich dich, wenn die Gewalten, die ja der Teufel und seine Komparsen sind, entwaffnet ist, mit welcher Waffe? Also, genau, er sappelt dir irgendwas ins Ohr. Aber was er sappelt, ist Lüge. Er kann nicht Wahrheit. Wenn es sich also nicht gut anhört, wenn es irgendwie quietscht, wenn es irgendwie, du denkst so, nee, kannst du sofort, was hat Gott dazu zu sagen? Im Römer geht es ja weiter. Römer 8 kann man überhaupt mal gut lesen. In dem allem überwinden wir weit durch den, nämlich durch Christus, der uns geliebt hat. Das ist auch wie im Gerichtssaal, ne? Was interessiert mich da die Anklage? Ich darf natürlich schon, wenn es etwas ist, wo ganz klar ist, dass ich in Sünde gefallen bin, und wenn er mit so einem Kram kommt, dann muss ich ja zu Christus und sagen, sorry, ja, aber spätestens dann ist die Sache auch erledigt, weil die ist immer erledigt, ja. Wer will Anklage erheben? Und im Galater 5,1 kann man zum Beispiel auch nachlesen, man kann wieder in ein Joch der Knechtschaft eingespannt werden. Aber wer feststeht in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, der wird überwinden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Römer 12,21. Korinther, 2. Korinther. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Die sind mächtig durch Gott. Zur Zerstörung von Festungen, also auch zur Zerstörung von diesen ganzen Teufelswerken, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis und die Wahrheit Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam gegen Christus. Ist ein bisschen Arbeit, würde ich sagen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Jeden, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche, Kampf, den du auf diesem Sektor gewinnst, und du bist Sieger, wenn du das hier anwendest, wird dich stärker und stärker und stärker machen. Und du wirst diese ganzen Lügen so schnell entlarven, weil du da hast du irgendwie so eine innere Antenne für. Je besser wir das Wort Gottes kennen, desto schneller läuft sozusagen dieser Filter durch, desto genau weißt, wie das Kind eigentlich auch wissen müsste, das bin ich ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht so doof, wie der immer sagt. Bin ja gar nicht so. Na, so. Manchmal wissen die auch nicht mal, wie sie sind. Hebräer 4,14. Deshalb lasst uns festhalten am Bekenntnis. Lasst uns festhalten, das Wort Gottes immer wieder zu durchforschen, zu lesen, zu hören, zu meditieren, zu suchen auch nach Antworten, wenn du so willst, dran zu bleiben. Festhalten am Bekenntnis heißt auch, wir sagen einfach das Gleiche, was Gott über uns sagt. Ganz einfach. Denn wir haben einen Hohenpriester, der für uns eintritt, in allem gleichermaßen versucht wurde und der für uns gelitten hat, der unsere Schwachheiten kennt. Ihr dürft auch noch Epheser 6 lesen. Das ist auch cool, das hat nämlich mit der Waffenrüstung zu tun. Haha. So, widersteht dem Teufel und er flieht vor euch. Und im Epheser 6,11 steht, nutzt die ganze Waffenrüstung, damit ihr standhalten könnt. Fand ich auch einen interessanten Aspekt darin. Also man braucht die ganze Waffenrüstung. Wenn ich den Helm des Heils nicht aufsetze und mir nicht sicher bin, dass ich gerettet bin, kann der Teufel mich damit sehr schnell zu Fall bringen. Wenn ich diesen Gürtel der Wahrheit nicht umhabe, also das ist ja nur ein Bild, ne? Aber ist schon klar. Wenn ich also die Wahrheit gar nicht kenne und die auch nicht anwende, also nicht umbaue hier um mich, dann kann die Lüge mich zu Fall bringen. Und zwar ziemlich zügig. Wenn ich Angst habe, das Evangelium zu verbreiten, das sind die Schuhe der Bereitschaft, ne, das Evangelium weiterzusagen. Und Angst, ne, ist auch schlecht, macht es sich auch schwach. Wir nutzen das Schwert des Geistes, ja, aber 16 in Vers, also 6, 16 im Epheser sagt ja, vor allem benutzt den Schild des Glaubens, mit dem ihr die feurigen Pfeile des Teufels auslöschen könnt. Also Glaubensschild erstmal, weil da steckt Wahrheit hinter, ne? Da ist Wahrheit hinter. Und da ist auch Vertrauen hinter. Da ist ein Wissen hinter. Im Hebräer 11 geht es ja darum, dass der Glaube eine feste Zuversicht ist. Etwas, von dem ich ganz genau, eine Hoffnung, die für mich glasklar ist. Tschack, hochhalten. So lange hochhalten, bis das, was du glaubst und sprichst, sich im Physischen hier zeigt. Mehr musst du gar nicht machen. Und natürlich ist die ganze Waffenrüstung wichtig. Und natürlich ist die für manche Leute nicht völlig selbstverständlich. weil das auch ein Trainingsfeld ist. Hattest du das nicht irgendwie mit Training? Irgendwas hast du mit Training gesagt, mit, weiß nicht mehr, ist auch egal. Oder gesungen oder was auch immer, whatsoever. Es ist ein Trainingsfeld. Wir trainieren uns da auch gegenseitig drin. Wir ermuntern und ermutigen uns da auch gegenseitig drin. Gerade wenn mal einer zu Fall gekommen ist, ja, dann sagen wir nicht, ja genau, das ist klar. Du hast ja mal wieder das Wort nicht proklamiert und jetzt hast du den Schlamassel und jetzt sieh mal schön zu, wie du da jetzt wieder rauskommst. Das ist null Liebe, ja. Und einer hilft dem anderen auf. Eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell, ja. Also, deshalb lasst uns festhalten am Bekenntnis, also das Gleiche sagen wie Gott über uns. Denn wir haben einen Hohenpriester, der für uns eintritt, in allem gleichermaßen versucht wurde, also der weiß, ne, der für uns gelitten hat, der unsere Schwachheiten kennt und der uns den Zugang zum Thron der Gnade ermöglicht hat. Da ist immer Zugang zur Gnade. Das muss ich auch merken, dass immer Gnade, immer Barmherzigkeit. Lasst uns also mit Freimütigkeit zu diesem Thron kommen und wir werden dort rechtzeitig Hilfe erfahren. Amen. Und Amen. Yes.